14 Uhr. Träges Leben kommt in die paar hundert Quadratmeter der Innenstadt von Altholm. Vom Bahnhof her, zu Fuß aus nahegelegenen Dörfern, mit ein paar noch nicht gepfändeten Autos, aus den Kneipen und geschäftsinnig früh geöffneten Etablissements, fügen sie sich allmählich zu Grüppchen, zu Gruppen. Manches Gesicht hat der warme, sonnige Vormittag schon gerötet, und etliche Bauern werden die Abschlusskundgebung in der Viehauktionshalle nicht mehr erleben. Aber Polizeioberinspektor Fraxen denkt jetzt nicht an wiederüberfüllte Ausnüchterungszellen. Jetzt geht ihm anderes durch den Kopf. Gemeldet waren etwa 500 Bauern. Mittlerweile sind es schätzungsweise schon mehr als 1000 und es ist noch nicht 15 Uhr, der Beginn der Kundgebung. Herr Ober, Inspektor! Jawohl! Da rückt eine Kolonne an mit so einer komischen Fahne. Oben dran eine Sense. Was? Eine Sense? Jawohl. Und die Bauern sammeln sich drum rum und ziehen mit. Los! Jawohl. Die Fahne sofort beschlagnahmen. Jawohl. Das ist eine Provokation. Jawohl. Bei Widerstand, Knüppel raus. Jawohl. Die Leute festnehmen. Los, los! Jawohl. Jawohl. Der Blitz ist aus der Wolke. Los, lassen! Lass die Fahne los! Weg von der Fahne! Ja! Pass auf! Lass ihn, Henning! Auf! Raus! Raus! Sie wollen auf uns schießen! Sie schießen auf uns! Aber es fällt kein Schuss. Nur Gummiknüppel sausen auf Köpfe und Arme. Und plötzlich, wie aus dem Boden gewachsen, bahnen sich immer mehr Schupos den Weg in das kleine Schlachtgetümmel und dreschen ein, was das Zeug hält, und kriegen selber Bauernfäuste, Gehstöcke und Ochsenzimmer zu spüren. Tschakos knallen aufs Pflaster und schon fließt Blut. Das Gefängnis liegt am Rand der Stadt. Hierher dringt nicht der Lärm vom Zentrum. Einige Dutzend Bauern stehen in Entfernung andächtig vor der Gefängnismauer und starren zu den Gitterfenstern hinauf. Dort hinein hat man ihn also geschleppt, ihren Führer, ihren Reimers, und jetzt ist er fort in Stolpe. Drinnen herrscht Verdauungsruhe. Der Aufseher des dritten Stockwerkes, wo Tredub einsitzt, kann in seinem Glaskasten nur mit Mühe die Augen am Kreuzworträtsel festhalten. Fluss in Indien mit 6 Buchstaben. Einer hat ihn im Visier. Das ist der Hilfswärter Grün, ein Männlein mit rötlichem Ziegenbärtchen. Im Krieg hirnverletzt und hier stumpf und wie in Trance seinen Dienst verrichtend. Aber manchmal spukt es in ihm jäh, da verlangt es in ihm nach Krach, Spektakel, Gewalt. Und dazu ist jetzt eine Gelegenheit. Geräuschlos hakt er sein Schlüsselbund ab, zieht seine genagelten Schuhe aus und schleicht sich hin zu jener Zelle, in der Tredub eingesperrt ist. Oh, diese Schweine, die haben uns beschissen. Er ist hier! Ob das Reimers ist, ich weiß das nicht. Doch, das ist er. Das ist Franz. Franz! Ich hab's doch für euch getan. Reimers! Reimers raus! Helft mir! Mehr. Guck, wie brutal die den vom Fenster weggerissen haben! Jetzt werden sie ihn fürchterlich verdreschen, zu dritt und zu viel! Aber jetzt werden sie uns kennen! Jetzt werden sie uns kennen! Jetzt werden sie uns kennen! Jetzt werden sie uns Und ein paar hundert Meter entfernt von Altholms Zentrum ist ein anderer Lärm zu hören. Im kleinen Zirkus Monte läuft die Nachmittagsvorstellung. Nach jedem Paukenschlag explodiert Kinderjubel. Unterm Zeltdach kocht die Julisonne.